HR2 Kultur. Feature. Und dazu begrüßt sie herzlich Dorothee Meyer-Karweg. Sie hören jetzt die letzte Folge unserer achteiligen Sommerreihe über Alexander von Humboldts unbekannten Kosmos. Sie finden alle Folgen auch in der ARD Audiothek. Alexander von Humboldts unbekannter Kosmos. Kapitel 8. Held oder Komplize der Ausbeuter? Humboldt als politischer Denker und Publizist. Feature von Hans Sarkovic. Don Valentin Riva in Caracas lässt seine Sklaven zur Strafe einen großen Haufen Scheiße fressen. Damen in Caracas stechen sie mit Nadeln nach altrömischer Sitte. Sklavenaufseher setzen sie nackt nachts im Wald aus, damit Ungeziefer sie frisst. Diese drastische Schilderung stammt von dem Naturforscher Alexander von Humboldt. Er hat sie zwischen dem 9. und dem 11. Februar 1800 in sein Tagebuch geschrieben. 5 Jahre lang, von 1799 bis 1804, hielt er sich in den amerikanischen Kolonien des Spanischen Königreichs auf. Und immer wieder wurde ihm von Übergriffen auf die Menschen berichtet, die als Sklaven aus Afrika verschleppt worden waren und meist in den großen Landgütern unter unmenschlichen Bedingungen arbeiten mussten. Die Verwendung des Wortes Neger war damals üblich und von Humboldt nicht abwertend gemeint. 9. bis 10. Juni 1800. Sklaventyrannei. Herr Valderrama und sein Schwiegervater in Caicara banden eine Negerin an den Pferdeschwanz und schleiften sie tot in der Savanne. Man strafte sie mit 4 Jahren Gefängnis und 4.001 Pesos. In der Hacienda de Don Felix Ferreras schlug der Vater einer Negerin das Bein entzwei. Kinder schlagen den kleinen Negerjungen mit großen Knüppeln auf den Kopf. Die Eltern der schlagenden Kinder sehen lachend zu. Herbst 1800. Gesetze verbieten nicht, und es geschieht bisweilen, dass arme und liederliche Landgutbesitzer, Haciendados, den Negermüttern ihre kleinen 2- bis 3-jährigen Kinder nehmen und sie den ersten besten Vorübergehenden verkaufen. Desto schrecklicher, da die Mutter weiß, dass der Knabe stirbt. Negerinnen lieben ihre Kinder sehr zärtlich. Und man hat Beispiele, dass Mütter ihre Kinder morden aus Liebe, damit sie minder unglücklich als ihre Eltern werden. Haciendados glauben sogar berechtigt zu sein, den Mann allein ohne das Weib zu verkaufen. In den spanischen Provinzen verbieten die Gesetze, den Neger zu lähmen durch Verstümmelung der Füße. In englischen und französischen Kolonien geschieht das täglich. Die Neger vom Kongo sind die sanftesten und gebildetsten. Alle glauben, dass wenn sie sich in Amerika erhängen, kehren sie mit allem, was sie am Leibe haben, in ihr Vaterland zurück. In Towers Haus haben sich 4 Neuerkaufte so erhängt. Und zum Beweise, dass es aus Aberglaube geschah, ziehen sie vor dem Erhängen alles an, was sie besitzen, nehmen Sachen in die Hand, sagen ihren Landsleuten, dass sie nach Hause reisen. 6. Dezember 1800. Alles, was man in Europa von Sklavenbehandlung sagt, ist überaus wahr. Man kann nichts übertreiben. So schändlich ist die Behandlung. 29. März 1801. Wie unwirtbar macht europäische Grausamkeit die Welt. Humboldt wurde zeitlebens nicht müde, gegen die Sklaverei zu kämpfen. Während seiner Amerikareise war er gezwungen gewesen, sich öffentlich zurückzuhalten, weil er von der spanischen Krone eine Sondergenehmigung erhalten hatte, die jederzeit widerrufen werden konnte. Aber wieder zurück in Europa erhob er die Stimme. In seinem Bericht über Kuba, der 1829 auf Deutsch in seiner »Reise in die Äquinoxialgegenden des neuen Kontinents« erschien, behandelt ein Kapitel das Sklavenwesen. Humboldt ergriff darin vehement die Partei der Entrechteten. Sklaverei war für ihn Unrecht, sagt Oliver Lubrich, der zusammen mit Thomas Nährlich 2019 Humboldts sämtliche Schriften herausbrachte. Als Publizist spielt Alexander von Humboldt in den USA eine gewichtige Rolle. Seine Texte, seine Artikel gegen die Sklaverei werden etwa in abolitionistischen Zeitungen in den US-amerikanischen Nordstaaten publiziert, in Boston beispielsweise. Es gibt eine ganze Reihe von Texten, Alexander von Humboldt oder Baron Humboldt on Slavery, in denen er als Gegner der Sklavereipraxis in den spanischen Kolonien, aber auch in den US-amerikanischen Südstaaten in Stellung gebracht wird, sich selbst engagiert, seine Stimme erhebt gegen die Praxis der Sklaverei. Die Abolitionisten setzten sich weltweit für die Abschaffung der Sklaverei ein und hatten schon genug in den USA zu tun, wo vor allem in den Südstaaten aus Schwarzafrika verschleppte Menschen Frondienst leisten mussten. Selbst der amerikanische Präsident Jefferson, den Humboldt im Juni 1804 mehrfach in Washington besuchte, beschäftigte auf seinen Pflanzungen Sklaven. Humboldt, der große Sympathien für die Vereinigten Staaten hatte, wagte es nicht, Jefferson darauf anzusprechen. Oliver Lubrich sieht dieses Schweigen als Teil der Widersprüche bei Humboldt und der Kompromisse, die er eingehen musste. Er unternimmt seine amerikanische Reise mit dem Visum des spanischen Kolonialherrn. Er hat einen engen Austausch mit dem US-amerikanischen Präsidenten Jefferson als Sklavereigegner, während Jefferson die Sklaverei als Präsident nicht abschafft. Er reist durch Russland, finanziert durch den russischen Zaren, der ihm auferlegt, er solle zu politischen und sozialen Fragen schweigen und kein Wort publizieren. All dies zeigt natürlich, dass Alexander von Humboldt in seiner Zeit, in den politischen Bedingungen seiner Zeit, Kompromisse einging und zum Teil auch problematische Kompromisse einging, die wir im Rückblick kritisch befragen können. Humboldts harsche Verurteilung des Sklavenhandels am Beispiel von Kuba wurde häufig nachgedruckt, auch in eigenen Buchausgaben. In einer Zeit, in der es noch kein Urheberrecht gab, konnte Humboldt aber wenig Einfluss darauf ausüben, wer seine Texte übersetzte, eventuell veränderte und dann druckte. Ein krasses Beispiel dafür, dass Unliebsames einfach weggelassen wurde, war die amerikanische Ausgabe seines Kuba-Essays. 1856 sah sich der schon 87-jährige Humboldt gezwungen, einen Artikel zu schreiben, in dem er sich bitter über einen Akt der Zensur beklagte. Der Artikel erschien unter anderem in der Bombay Times und in den Berlinischen Nachrichten. Ich bin es einem inneren moralischen Gefühl schuldig, das heute noch ebenso lebhaft ist als im Jahr 1826, eine Klage darüber öffentlich auszusprechen, dass in einem Werk, welches meinen Namen führt, das ganze siebte Kapitel der spanischen Übersetzung, mit dem mein Essay Politik endete, eigenmächtig weggelassen worden ist. Auf diesen Teil meiner Schrift lege ich eine weit größere Wichtigkeit als auf die mühevollen Arbeiten astronomischer Ortsbestimmungen, magnetischer Intensitätsversuche oder statistischer Angaben. Ein beharrlicher Verteidiger der freiesten Meinungsäußerung in Rede und Schrift würde ich mir selbst nie eine Klage erlaubt haben, wenn ich auch mit großer Bitterkeit wegen meiner Behauptungen angegriffen würde. Aber ich glaube dagegen auch fordern zu dürfen, dass man in den freien Staaten des Kontinents von Amerika lesen könne, was in der spanischen Übersetzung seit dem ersten Jahr des Erscheinens hat zirkulieren dürfen. Berlin im Juli 1856. Alexander von Humboldt. An den USA kritisierte Humboldt nicht nur, dass dort sein Kuba-Essay aus politisch durchsichtigen Gründen um den Teil über den Sklavenhandel gekürzt worden war und dass es dort noch kein generelles Verbot gab, Sklaven zu halten. Auch wie mit der indigenen Bevölkerung umgegangen wurde, beschäftigte ihn. Bei seinem Besuch in Washington hatte er die Bekanntschaft des amerikanischen Finanzministers Albert Gallatin gemacht, der ihm später statistisches Material schickte. Humboldt wertete die Statistiken über die, wie er sie nannte, Indierstämme aus und veröffentlichte sie 1826. Oliver Lubrich? Das eigentlich Bemerkenswerte und Bewegende an diesem Zeugnis ist jedoch, dass Humboldt mit diesem Material das Ausmaß eines kontinentalen Völkermordes dokumentiert, eben indem er feststellt, wie viele dieser Stämme, dieser Völker nur noch ganz wenige Menschen zählen, und zwar vor allem außerhalb des Gebietes der USA. Das heißt, in den Regionen, wohin sich die USA noch nicht haben ausdehnen können, leben noch zahlreichere Indierstämme als im Gebiet der USA selbst. Sein Verhältnis zur indigenen Bevölkerung während seiner Amerikareise ist nicht leicht zu bestimmen. Als europäischer Adliger war er es gewohnt, bedient zu werden. Seine umfangreiche wissenschaftliche Ausrüstung musste durch unwegsames Gelände über große Distanzen geschleppt werden. Seine Exkursionen durch den tropischen Regenwald und auf hohe Berge waren auch für Einheimische nicht ungefährlich. In seinem ungestümen Forscherdrang ließ sich Humboldt von nichts und niemandem aufhalten. Er wird nicht verstanden haben, wenn jemand nicht so beseelt war von dem, was es zu entdecken und zu vermessen gab. Er dürfte aber seine indigenen Begleiter keinen größeren Gefahren ausgesetzt haben als sich selbst. Als Ethnograph sammelte er fleißig, was er erhalten konnte, und überschritt dabei zumindest einmal die Grenze deutlich. Alexander von Humboldt schildert, wie er und seine Begleiter ein indigenes Grab, eine Grabstätte besucht hätten und dass er dort etwas gemacht hat, das man vielleicht als einen Sündenfall seiner Reise beschreiben kann. Er öffnet die Gräber und nimmt Skelette, Schädel an sich zum Zwecke wissenschaftlicher Untersuchung, um sie dann seinem Lehrer Blumenbach zu übergeben. Und zwar unter dem Schrecken und unter dem Protest seiner indigenen Mitarbeiter. Humboldt setzt sich über diesen Protest hinweg. Er gibt der Forschung den Vorrang gegenüber der Befindlichkeit der Eingeborenen und er bemächtigt sich deren Erbes, deren Besitzes. Wenn wir heute die Provenienz von Objekten in ethnologischen Sammlungen europäischer Museen kritisch diskutieren, dann ist dies ein Paradefall für die Aneignung indigener Objekte durch europäische Wissenschaftler, die hier ganz offensichtlich skrupellos geschieht. Humboldt gibt sogar relativ unumwunden Auskunft von diesem Grabraub, den er begangen hat. In dieser Grabstätte einer verschwundenen Völkerschaft zählten wir in kurzer Zeit über 600 wohlerhaltene und so regelmäßig geordnete Gerippe, dass man sich hinsichtlich ihrer Zahl nicht leicht irren mochte. Jedes Gerippe liegt in einer Art Korb, welcher aus Blattstielen von Palmbäumen geflochten ist. Diese Körbe haben die Gestalt eines viereckigen Sackes. Ihre Größe ist verschieden nach dem Alter der Leichen. Es finden sich auch solche, die für totgeborene Kinder bestimmt waren. Alle diese in sich selbst gekrümmten Skelette sind dermaßen vollständig, dass ihnen keine Rippe und kein Glied fehlt. Die Knochen sind auf drei verschiedene Arten zubereitet. Entweder an Luft und Sonne gebleicht oder mit einem aus dem Strauch Bixa aurelana gezogenen Färbestoff rot gefärbt oder gleich winkligen Mumien mit wohlriechenden Harzen überzogen und in Helikonien und Pisangblätter gewickelt. Die Indianer erzählten uns, die Leichen werden erst in den feuchten Boden gelegt, damit die fleischigen Teile sich allmählich zersetzen. Nach etlichen Monaten gräbt man sie wieder aus, um die noch an den Knochen befindlichen weichen Teile mit gewetzten Steinen vollends abzuschaben. In der Nähe der Körbe finden sich halbgebrannte Tongefäße, welche die Knochen einer ganzen Familie zu enthalten scheinen. Die Größen dieser Gefäße oder Totenurnen sind 3 Fuß hoch und 4 Fuß 3 Zoll lang. Ihre Farbe ist gräulich-grün und ihre Gestalt ein gefälliges Eirund. Die Henkel haben die Form von Krokodilen oder Schlangen. Der Rand ist mit Mäandern, Labyrinthen und verschieden zusammengesetzten geraden Linien verziert. Solche Zeichnungen finden sich unter allen Zonen, bei Völkern, die voneinander am weitesten entfernt sind, sowohl hinsichtlich auf ihren Wohnsitz als in Bezug auf den Grad der Kultur, welche sie erreicht haben. Eine rhythmische Wiederholung dieser Formen erfreut das Auge überall, wie die taktmäßige Wiederholung der Töne dem Ohr gefällig ist. Analogien, welche ihren Grund in den Gefühlen der Menschenbrust und in den natürlichen Anlagen unseres Verstandes haben, können sich nicht eignen, über Herkunft und frühere Verhältnisse der Völker Aufschlüsse zu geben. Wir mochten zu keiner bestimmten Meinung über den Zeitpunkt des Ursprungs der Körbe und der bemalten Töpfe gelangen, die sich in der Beinkrotte vorfinden. Die meisten scheinen nicht über ein Jahrhundert alt. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass unter dem Einfluss einer gleichbleibenden Temperatur und in Ermangelung aller Feuchtigkeit die Erhaltung dieser Dinge auch in viel längerer Zeit gleich vollkommen sein müsste. Einer unter den Guahibes-Indianern vorhandenen Überlieferung zufolge sollen die kriegerischen Atures, durch die Kariben verfolgt, sich auf die inmitten der großen Katarakten befindlichen Felsen geflüchtet haben. Hier ist diese vorher so zahlreiche Nation und mit ihr zugleich ihre Sprache allmählich erloschen. Die letzten Familien der Atures haben noch im Jahr 1767 gelebt, zur Zeit des Missionars Gili. Im Zeitpunkt unserer Reise, der Umstand scheint mir bemerkenswert, wurde in Maipures ein alter Papagei gezeigt, von dem die Einwohner bezeugten, man verstehe nicht, was er sage, weil er die Atures-Sprache rede. Wir öffneten, was unsere Begleiter sehr ungern sahen, verschiedene Körbe, um die Form der Schädel genau zu untersuchen. Alle boten den Charakter des amerikanischen Stammes dar. Zwei oder drei nur näherten sich der kaukasischen Race. Wir wählten in der Grotte mehrere Schädel, ein Kinderskelett von 6 bis 7 Jahren und 2 Skelette von Erwachsenen aus dem Atures-Volke. Diese Knochen, zum Teil rot gefärbt, zum Teil mit wohlriechenden Harzen überzogen, waren in eben den Körben enthalten, die wir soeben beschrieben haben. Sie machten fast eine ganze Maultierladung aus. Und da uns der eingeborenen abergläubische Abscheu vor Leichen, nachdem diese einmal beerdigt sind, bekannt war, so unterließen wir nicht, die Körbe in frisch geflochtene Matten einzuwickeln. Diese Vorsicht war jedoch zu unserem Leidwesen durch den Scharfsinn und den ausnehmend feinen Geruch der Indianer unnütz. Überall, wo wir Halt machten, sammelten sich die Eingeborenen um unsere Maultiere, durch die Affen angelockt, welche wir am Orinoco gekauft hatten. Kaum aber hatten diese guten Leute unsere Ladung berührt, so verkündeten sie die nahe Einbuße des Zugviehs, das den Toten trüge. Umsonst versicherten wir, ihre Mutmaßung sei irrig, indem die Körbe Gebeine von Krokodilen und Seekühen enthalten. Sie blieben bei ihrer Behauptung, sie seien von ihren Voreltern und sie röchen das Harz der Skelette. Um den Abscheu der Eingeborenen zu besiegen und um Wechselmaultiere zu erhalten, bedurften wir des Ansehens der Ordensleute. Von den aus der Grotte herrührenden Schädeln ist einer in dem schönen Werk, welches mein vormaliger Lehrer Herr Blumenbach über die Varietäten des Menschengeschlechts herausgab, abgebildet. Die Indianerskelette hingegen sind, neben einem bedeutenden Teil unserer Sammlungen, bei einem Schiffbruch verloren gegangen, der unserem Freund und Reisegefährten Fray Juan González, einem jungen Franziskaner-Ordensmann, das Leben gekostet hat. Stillen Betrachtungen hingegeben, verließen wir die Grotte. Es war eine der ruhigen und heiteren Nächte, wie sie unter dem heißen Himmelsstrich so häufig vorkommen. Der Sterneglanz war mild und planetarisch. Ihr Funkeln mochte am Horizont kaum wahrgenommen werden, welcher durch die großen Nebelgestirne der südlichen Halbkugel beleuchtet erschien. Eine zahllose Menge Insekten verbreitete ein rötliches Licht in der Atmosphäre. Der mit Gewächsen dicht besetzte Boden glänzte von einem hellen und beweglichen Feuer, als hätten die Gestirne des Firmaments sich auf die Savanne niedergelassen. Mehrmals blieben wir am Ausgang der Grotte stehen, um die Schönheit dieser außerordentlichen Landschaft zu genießen. Das Zurückdrängen der indigenen Bevölkerung bis hin zur völligen Vernichtung ganzer Gruppen war Teil der spanischen Kolonialpolitik. Humboldt verdankte seinen Aufenthalt in Amerika der Regierung in Madrid und war zu Kompromissen bereit. Was er wirklich dachte, vertraute er nur seinem Tagebuch an. 6. April 1800. Eine schändliche Sache, obgleich selten jetzt, Doch Schande des Jahrhunderts sind die Jornadas, die Jagd auf freie Indianer. Ein Mönch bietet, um sein Dorf zu vergrößern oder neue anzulegen, alle Mannschaft in der Nähe auf, ihm bewaffnet gegen die Indios zu folgen. Schon bekehrte Indianer und Spanier, alle müssen im Namen der Religion folgen. Man überfällt unschuldige Indianer, sie retten sich meist nur durch Flucht. Man setzt ihnen nach, tötet alles, was sich widersetzt, oft 50 bis 60 Männer und Weiber, raubt Kinder und schleppt alt und jung, oft 200 bis 300, triumphierend in das Dorf. Es gibt Gesindel, welches mehrere solcher schändlichen Jornadas mitgemacht und sich öffentlich gerühmt hat, 5 bis 6 Indianer erlegt zu haben. Und dies geschieht mit königlicher Bewilligung. 7. bis 10. Mai 1800. In San Carlos lebte vor kurzem ein Padre, der einer Indianerin 25 Peitschenhiebe gab, weil sie sich ihm nicht preisgeben wollte zur Unzucht. 23. Oktober bis 24. Dezember 1802. Keine Religion predigt die Unmoral. Aber was sicher ist, ist, dass von allen Existierenden die christliche Religion diejenige ist, unter deren Masken die Menschen am unglücklichsten werden. Die Schäden, die die gegenwärtigen Missionen verursachen, sind, das Gute zu verhindern, die Bevölkerung zu verringern, ungeheure Ländereien unbewohnbar zu machen und die freien Indios dazu zu bringen, sich täglich mehr von den christlichen Niederlassungen zurückzuziehen, wodurch der Hass gegen eine Menschenklasse vermehrt wird, die unter dem Anschein, ihnen Gutes zu tun, ihnen ihren Besitz, ihre Niederlassungen gewaltsam wegnimmt und sie glauben macht, dass es eine Sünde ist, sich darüber zu beklagen. Das Unglück der Indios in den Missionen besteht darin, dass er Sklave des Pater ist, dass er keinen eigenen Willen hat, dass man ihn 6 Monate des Jahres von seiner Familie trennt, um ihn im Kanu des Paters rudern zu lassen, dass er kein Eigentum hat, weil der Missionar ihn zwingt, ihm alles abzutreten, was der Missionar nötig hat, dass man ihn jeden Augenblick sogar in der Kirche auspeitscht, dass er unbewegt sieht, wie seine Frau, seine Mutter, ohne Unterschied des Alters beim Gebet geschlagen. 4. bis 5. August 1803. Querétaro in Mexiko ist berühmt durch seine Manufakturen für große Tuche. Wir haben einige davon gesehen. Alles ist von höchster technischer Unvollkommenheit, besonders die Appretur und die Farbe. Aber das, was Schaudern macht und wünschen, dass diese ganze Industrie nicht existierte, ist die schreckliche Behandlung, die man in diesen Manufakturen den unglücklichen Indios und anderen Farbigen, die dort arbeiten, angedeihen lässt. Die Fabriken erschienen wie Gefängnisse. Ein Pförtner, der einem Kerkermeister ähnelt, öffnet die Tür, die sonst immer verschlossen bleibt. Nichts Schmutzigeres, Stinkenderes, nichts Dunkleres, nichts Ungesunderes als diese Arbeitsräume. Große Haufen menschlicher Exkremente mitten auf dem Hof. Die Menschen alle nackt, mager, ausgezehrt. Man hält sie die ganze Woche eingesperrt und man trennt sie von ihren Frauen. Die Peitsche tanzt auf ihren Rücken. Humboldt hatte die großen Tuchfabriken in Mexiko besucht, weil sich die spanische Regierung von ihm Hinweise für Verbesserungen in Landwirtschaft, Bergbau und industrieller Produktion erwartete. Seine Ergebnisse, die er zuerst in französischer Sprache veröffentlichte, erschienen auf Deutsch in 5 Bänden zwischen 1809 und 1814. Zwar übte Humboldt darin Kritik an der Kolonialregierung, doch fiel sie sehr viel gemäßigter aus als in seinen Tagebüchern. Offenbar glaubte Humboldt zu diesem Zeitpunkt noch, dass grundlegende Reformen genügen könnten. Den Unabhängigkeitsbewegungen redete er noch nicht das Wort. Erst später äußerte er deutlichere Sympathien für die Loslösung der Kolonien. Eine kurze Darstellung des gegenwärtigen Zustandes von Neuspanien, wie Mexiko damals noch offiziell hieß, veröffentlichte Humboldt 1812 in den Miszellen für die neueste Weltkunde. Bevölkerung. Die 5.840.000 Einwohner bestehen zunächst aus 2.500.000 kupferfarbiger Landeseingeborener, 1.000.000 mexikanischer Spanier und 70.000 europäischer Spanier. Die Zahl der Negersklaven ist überaus gering. Der größte Teil der Bevölkerung ist auf die Zentralebene zusammengedrängt. Die Geistlichkeit umfasst nicht mehr als 14.000 Individuen. Die Bevölkerung der Hauptstadt beträgt 135.000 Seelen, Landwirtschaft. Die Hauptnahrung des Volkes liefern die Paradiesfeige, die Maniokwurzel, der Mais, die Getreidearten und die Kartoffeln. Die unter der warmen Zone gepflanzten Cerealien geben überall, wo das Land 12 bis 1300 Meter hoch liegt, einen 24-fachen Ertrag. Der Magnei, die Agave, kann als der Weinstock der Eingeborenen betrachtet werden. Bergwerke. Der Ertrag der mexikanischen Bergwerke hat sich seit 52 Jahren verdreifacht und seit einem Jahrhundert versechsfacht. Er wird noch höher steigen, in dem Verhältnis, wie teils die Bevölkerung des Landes, teils der Kunstfleiß und die Kenntnisse seiner Bewohner Fortschritte machen. Manufakturen. Der Jahresertrag der Fabrikindustrie beläuft sich auf 7 bis 8 Millionen Piaster. Die Leder-, Tuch- und Baumwollzeugfabriken haben seit Abfluss des vorigen Jahrhunderts einige Fortschritte gemacht. Dies sind die Hauptresultate, welche aus meiner in der Hauptstadt von Neuspanien begonnenen Arbeit hervorgehen. Möge sie denen, welchen die Sorge für die Wohlfahrt des Landes übertragen ist, nützlich sein. Möge sie dieselben besonders von der wichtigen Wahrheit überzeugen, dass der Wohlstand der Weißen aufs Genaueste mit demjenigen der kupferfarbigen Race in Verbindung steht und dass in beiden Amerika kein dauerhaftes Glück möglich ist, solange nicht diese durch langen Druck niedergehaltene, aber nicht verächtlich gewordene Race aller Vorteile teilhaftig gemacht wird, welche die Fortschritte der Kultur und die Vervollkommnung der Staatseinrichtungen gewähren. Humboldts Bücher wurden gelesen, nicht nur von seinen Forscherkollegen oder Wissenschaftlern aus benachbarten Disziplinen, sondern auch von Politikern und Spekulanten. Darin erinnert der rasende Reporter Egon Erwin Kisch schon Anfang der 40er Jahre in einem Vortrag, den er in seinem mexikanischen Exil hielt. Tief ging die politische und wirtschaftliche Wirkung der Humboldtschen Reisewerke. Aber sie war zwiespältig. Hauptsächlich lenkten diese Publikationen die Begierde des beginnenden Kolonialimperiums auf sich. Wie? Es gibt noch ungeheure Gebiete mit unentwickelter Wirtschaft und mit fabelhaften Bodenschätzen? Mit so widerstandslosen, so genügsamen Arbeitskräften? Auf! Lasst uns dort unsere Hütten bauen! Eisenhütten und Silberhütten, wohlverstanden. Lasst uns dort unsere Kapitalien investieren, unsere Methoden zur Exploitation entfalten. Aufgrund der Humboldtschen Beschreibung von Pachuca kam es zu Börsenbooms, wie zur Gründung der Real Monte Company in London, zum ersten Panama-Kanal-Projekt in Paris und anderen Unternehmungen, die Humboldts Buch als Prospekt verwendeten und Humboldt selbst als Direktor nach Mexiko schicken wollten. Auch die Anleihen, die die Großstaaten Mexiko gewährten und ihnen folgend die militärischen Interventionen, suchten in seinen Ausführungen nach Entschuldigung und Begründung. Hat Humboldt damit unbewusst zur Ausbeutung der Kolonien beigetragen? Über dieses Thema wird seit Jahrzehnten kontrovers diskutiert. Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften hat die Tagebücher und auch Briefe Humboldts ausgewertet. Sie sagt: Sicher ist, dass Humboldt kein Vertreter einer kolonialen Ausbeutung war, die er ja kritisierte. Aber er reiste eben mit seiner europäischen Hintergrundbildung und Einstellung. Er sah sich auch in erster Linie als Wissenschaftler. Und wie die Zusammenarbeit mit den französischen Forschern in Paris in den Jahren nach seiner Rückkehr beweist, war er immer für freien Austausch des Wissens. Dass die zweibändige Partie zu Neuspanien, die er dann nach seiner Rückkehr in Paris publizierte, die in schneller Folge nicht nur eine Nachauflage schon nach 20 Jahren oder nach 10 Jahren, sondern auch Übersetzungen in den wichtigsten europäischen Sprachen erschien, auch Begehrlichkeiten weckte, lag sicher nicht in seinem Interesse, ist aber eine Tatsache. Vor allem die Beschreibung der Silberbergwerke schien den Mythos eines Eldorado wieder zum Leben zu erwecken. Humboldt wollte die Kenntnis der lateinamerikanischen Länder in Europa vermitteln, durch seine präzisen Karten und Länderbeschreibungen, aber zeigte damit auch den Reichtum der Bodenschätze dort. Und Ulrike Leitner verweist darauf, dass Humboldt in Lateinamerika bis heute hoch angesehen ist. Diese erstaunlich hohe Verehrung zeigt ja, dass man dort nie das Gefühl hatte, dass Humboldt einer kolonialistischen Ausbeutung Vorschub geleistet hat. Er war ja der Erste, der wirklich sachliche Kunde nach Europa brachte und gilt dort als der zweite wissenschaftliche Entdecker Amerikas. Er hat eine Vorstellung davon entwickelt, was aus den bereisten Ländern bei vernünftiger Regierung und ohne das koloniale System mit einer liberalen Verfassung werden könne, was offenbar den Stolz und das Selbstbewusstsein in Lateinamerika förderte. Das hatte auch Kiss schon so gesehen, als er daran erinnerte, wie stark der südamerikanische Freiheitsheld Simón Bolívar von Humboldt beeinflusst war. In Mexiko selbst gibt es auch kritische Stimmen gegen Humboldt. Nicht, weil er die koloniale Ausbeutung gefördert hätte, sondern weil seine Karten und seine Beschreibungen zu genau gewesen waren. Das hätte die kriegerische Expansion der USA gegen Mexiko begünstigt. Andrea Wolf schildert in ihrer Humboldt-Biografie eine Szene beim amerikanischen Präsidenten in Washington. Monatelang hatte Jefferson versucht, sich wenigstens ein paar Fakten über das neue Louisiana-Territorium und über Mexiko zu besorgen. Und plötzlich verfügte er über mehr Daten, als er jemals zu hoffen gewagt hatte. Da die Spanier ihre Territorien so eifersüchtig bewachten und Ausländern selten erlaubten, ihre Kolonien zu besuchen, war Jefferson vor Humboldts Besuch kaum in der Lage gewesen, sich nennenswerte Informationen zu beschaffen. Die spanischen Kolonialarchive in Mexiko und Havanna waren für Amerikaner fest verschlossen. Und der spanische Diplomat in Washington hatte sich geweigert, Jefferson mit irgendwelchen Angaben zu versorgen. Und nun überschüttete ihn Humboldt geradezu mit ihnen. Der Herausgeber der mexikanischen Ausgabe von Humboldts Mexiko-Werk, Juan Ortega y Medina, ging sogar so weit, berichtet Oliver Lubrich, Humboldt als Spion der USA zu bezeichnen. Für sein Buch habe Humboldt die ihm eingeräumten Freiheiten genutzt, um geografische und strategische Daten zu sammeln. Die US-amerikanische Regierung, Präsident Jefferson, übernahmen dieses Wissen, kopierten diese Karten und wurden darin bestärkt, ihre Expansion in Richtung Mexiko fortzusetzen und angeregt dazu, quasi dem südlichen Nachbarn dann die Hälfte seines Territoriums wegzunehmen. Nun muss man dazu sagen, dass die USA wahrscheinlich auch ohne Humboldts Hilfe damals wussten, wo Mexiko lag, und der US-amerikanisch-mexikanische Krieg, in dem dann tatsächlich Mexiko später die Hälfte seines Territoriums an die USA verliert, findet erst 4 Jahrzehnte später statt. Also so lange kann es nicht gedauert haben, bis Humboldts Informationen an Jefferson wirksam geworden sind. Diese Theorie, dieser Vorwurf, zeigt aber gleichwohl, dass man Humboldts Forschung auch kritisch betrachten kann im Hinblick auf die Frage, wem nutzte sie? Eine wirtschaftliche Idee, die Humboldt über Jahrzehnte verfolgte, war ein Kanal zwischen dem Atlantik und dem Pazifik, etwa dort, wo heute der Panama-Kanal verläuft. Er glaubte, ein solcher Durchstich würde den Welthandel befördern und den allgemeinen Wohlstand heben. Das war natürlich sehr optimistisch gedacht. In immer neuen Aufsätzen ergriff Humboldt Partei. Seine Artikel erschienen rund um die Welt, auch in Panama selbst und sogar in Australien und Neuseeland. Seine Erläuterungen, wie er sich die Realisation des Projektes vorstellen würde, nahm er 1849 in die dritte Auflage seiner Ansichten zur Natur auf. Da in dieser neuesten Zeit die Besitznahme eines beträchtlichen Teils der Westküste des neuen Kontinents durch die Vereinigten Staaten von Nordamerika und der Ruf des Goldreichtums von Neukalifornien, jetzt Hochkalifornien, Upper California genannt, den Drang nach einer Verbindung der atlantischen Staaten mit der Westregion durch die Landenge von Panama mehr als je erhöht hat, so halte ich es für meine Pflicht, hier noch einmal darauf aufmerksam zu machen, dass der kürzeste Weg, welchen die Eingeborenen dem Alonso Martin de Don Benito zeigten, um an das Ufer der Südsee zu gelangen, dem östlichen Teil der Landenge angehört und zu dem Golfo de San Miguel leitete. Bei der Wichtigkeit, welche der Gegenstand für den großen Welthandel hat, darf man nicht, wie bisher, in einen engen Kreis gebannt bleiben. Eine große, den ganzen östlichen Isthmus umfassende Arbeit für jede Art der möglichen Anlagen, für Kanalbau und Eisenbahnen gleich nützlich, kann allein über das vielbesprochene Problem positiv oder negativ entscheiden. Man wird dann mit dem aufhören, womit man, meinem Rat folgend, hätte beginnen sollen. Humboldt fragt sich, wie verhalten sich die Kolonialmächte zu ihren ehemaligen Kolonien, die inzwischen unabhängig geworden sind, in Amerika? Müssen sie deren Unabhängigkeit, deren Machtgewinn, auch deren ökonomische Stärke fürchten? Oder ist es denkbar, dass der Reichtum auf der einen Seite des Atlantik zu dem Reichtum auf der anderen nicht in einem Widerspruch steht, sondern sich wechselseitig befördert? Letztlich geht es um die Frage der Unabhängigkeit, um eine multilaterale Weltordnung und um die Zukunft des Welthandels. Ist ein freier Welthandel für alle Beteiligten von Nutzen oder ist eine protektionistische Politik denkbar? Und Humboldts Position ist hier ganz eindeutig. Er ist für die Unabhängigkeit, für ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen ehemaligen Kolonialmächten und ehemaligen Metropolen und für eine möglichst freie Gestaltung des Welthandels. Die Unabhängigkeit der Kolonien wird keineswegs ihre Trennung und Absonderung befördern, sondern vielmehr sie den Völkern früherer Gesittung annähern. Der Handelsverkehr strebt, dasjenige zu vereinbaren, was eine eifersüchtige Staatskunst lange getrennt hielt. Und mehr noch, es liegt in der Natur der Gesittung, dass sie vorwärts schreitet, ohne darum dort zu erlöschen, wo sie zuerst entstanden war. Ihre fortschreitende Bewegung von Ost nach West, von Asien nach Europa, beweist nichts gegen diese Behauptung. Eine helle Lichtflamme behält ihren Glanz, auch wenn sie einen größeren Raum erleuchtet. Die geistige Bildung, diese fruchtbare Quelle des Nationalreichtums, teilt sich überall hin mit und dehnt sich aus, ohne deshalb den Ort zu ändern. Ihre Bewegung ist nicht eine Wanderung. Wenn sie uns im Orient so vorkam, so geschah es, weil barbarische Horden sich Ägyptens, Kleinasiens und jenes vormals freien Griechenlands, dieser verlassenen Wiege der Gesittung unserer Altvordern, bemächtigt hatten. Die Verwilderung und Versunkenheit der Völker sind eine Folge erlittener Bedrückung. Sei es nun, dass ein einheimischer Despotismus oder ein fremder Eroberer dieselbe ausübt. Der Despotismus ist allezeit von fortschreitender Verarmung und Abnahme des öffentlichen Wohlstandes begleitet. Freie und kräftige, dem Vorteil aller entsprechende Staatseinrichtungen wenden diese Gefahren ab. Und die wachsende Gesittung der Welt, die Konkurrenz von Arbeit und Tauschverkehr richten diejenigen Staaten nicht zugrunde, deren Wohlstand aus natürlicher Quelle fließt. Das gewerbefleißige und handeltreibende Europa wird von der im spanischen Amerika sich entwickelnden neuen Ordnung der Dinge Vorteil ziehen, wie ihm solcher auch durch vermehrten Verbrauch und Absatz aus Ereignissen zufließen würde, welche in Griechenland, auf den Nordküsten Afrikas und in anderen der Tyrannei der Osmanen unterworfenen Landschaften der Barbarei ein Ziel setzen möchten. Was den Wohlstand des alten Festlandes bedrohen kann, ist einzig nur die Verlängerung jener inneren Kämpfe, welche die Erzeugnisse hemmen und zugleich Zahl und Bedürfnisse der Konsumenten vermindern. Seit 1827 lebte Humboldt wieder in Deutschland. Politisch ist er in seinem Heimatland nur selten hervorgetreten. In die Tagespolitik wollte er sich nicht einmischen. Das hieß aber nicht, dass er sich nicht an gesellschaftlichen Diskussionen beteiligt hätte. So protestierte er 1842 bei dem zuständigen preußischen Minister dagegen, als die Emanzipation der Juden durch eine neue Ordnung eingeschränkt werden sollte. Die Verordnung wurde zwar nicht erlassen, aber es sollte trotzdem noch Jahre dauern, bis die Juden in Preußen volle staatsbürgerliche Rechte genossen. Über seinen Protest berichteten mehrere deutsche Blätter, darunter auch die Neue Speyerer Zeitung am 26. April 1842. Ich hoffe, dass vieles sehr falsch und hämisch aufgefasst ist. Wäre es aber so? So halte ich die beabsichtigte Einrichtung nach meiner innersten Überzeugung für höchst aufregend, wider alle Grundsätze wahrhafter Staatsklugheit streitend, zu den bösartigsten Interpretationen der Motive veranlassend, Rechte raubend, die durch ein menschlicheres Gesetz des Vaters bereits erworben sind, und der Milde unseres jetzigen Monarchen entgegen. Es ist gefahrvolle Anmaßung der schwachen Menschheit, die uralten Dekrete Gottes auslegen zu wollen. Die Geschichte finsterer Jahrhunderte lehrt, zu welchen Abwegen solche Deutungen Mut geben. Die Besorgnisse, mir zu schaden, muss sie nicht abhalten, von diesen Zeilen Gebrauch zu machen. Man muss vor allem den Mut einer Meinung haben. Sie sehen, was ich schon im Verein mit dem edlen Stolberg getan habe. Man muss so viel als möglich diese Angelegenheit veröffentlichen. Man wird etwas scheu werden und damit ist viel geholfen. Antisemitismus in jeder Form war Humboldt zuwider. Er glaubte an die, wie er es selbst formuliert hatte, Einheit des Menschengeschlechts. Ulrike Leitner von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften führt das darauf zurück, dass er von den freiheitlichen Idealen der Französischen Revolution geprägt war. Sein ganzes Leben hielt er daran fest. Und er bezeichnete sich auch als Tricolorer Lappen oder, andere sagten, Hofdemokrat. Immer wieder äußerte er sich gegen Sklaverei und Diskriminierung und koloniale Ausbeutung, lehnte aber rohe revolutionäre Gewalt eher ab. So äußerte er sich zwar enttäuscht, dass seine Erwartungen an die Julirevolution in Frankreich sich nicht erfüllten, aber auch erleichtert, dass es zu keiner größeren Krise gekommen war. Denn sein Hauptinteresse in dieser Zeit, begann er an Kosmos zu schreiben, war eine friedliche Situation, um in Ruhe arbeiten zu können. Die Revolution von 1848, in der Berlin eines der politischen Zentren war, wurde für Humboldt zur Nagelprobe. Und wieder geriet er in einen Zwiespalt, wie die Humboldt-Biografin Andrea Wulff schreibt. Humboldt hielt Reformen zwar für notwendig, lehnte aber aufrührerische Volksmassen und brutale Polizeiinterventionen ab. Er hatte auf eine frühere, langsamere und infolgedessen friedlichere Veränderung gehofft. Wie viele andere Liberale sehnte er sich nach einem vereinigten Deutschland, wünschte sich aber eine Herrschaft von Konsens und Parlament und nicht von Blut und Furcht. Jetzt waren Hunderte auf den Straßen von Berlin gestorben und der 78-jährige Humboldt stand zwischen den Fronten. Wieder einmal könnte man ergänzen. Er zeigte zwar 1848 offen Sympathien für die Aufständischen, blieb aber im Dunstkreis des Königs. Ein flammendes Plädoyer für einen demokratischen Umbruch hielt er nicht. Statt auf Barrikaden zu klettern, wofür er auch zu alt gewesen wäre, saß er lieber am Schreibtisch. Die Zeit drängte. Er wollte seine wissenschaftliche Lebensbilanz, den Kosmos, noch beenden, bevor er starb. Aber am 22. März 1848 schritt er, wie Andrea Wulff in ihrer Humboldt-Biografie schreibt, an der Spitze des Trauerzugs für die gefallenen Revolutionäre. Das genügte, um ihn nach der gescheiterten Revolution im Umfeld der erzkonservativen Kreuzzeitung zu einer unerwünschten Person zu machen. Voller Verbitterung schrieb er 1852 an den Schriftsteller Friedrich Althaus: Ich bin ja während der letzten Jahre selbst eine missliebige Person geworden und würde längst als Revolutionär und Autor des gottlosen Kosmos ausgewiesen sein, verhinderte dies nicht meine Stellung beim König. Den Pietisten und Kreuzzeitungsmännern bin ich ein Greuel. Nichts würde ihnen lieber sein, als dass ich schon unter der Erde vermodere. Als Humboldt diese Zeilen schrieb, war er ein weltberühmter Mann. Die neuen Staaten, die aus dem spanischen Kolonialreich entstanden waren, hatten ihm Denkmäler errichtet, weil sie ihn für einen ihrer Befreier hielten. Der Kosmos, von dem er 1845 den ersten Band herausgebracht hatte, war sofort ein Bestseller geworden. Gleich in den ersten Monaten wurden über 20.000 Exemplare verkauft. Alexander von Humboldts Name soll der Geographie der Erde am häufigsten eingeschrieben sein, in Form von Namen von Flüssen und Countys und Orten und so weiter und so fort. Zugleich aber ist Alexander von Humboldt wahrscheinlich der, zumindest deutsche Autor, dessen Prominenz im größten Missverhältnis zur Bekanntheit seiner Texte steht oder lange Zeit stand. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen, um Ihn politisch instrumentalisieren zu können, durfte man ihn möglichst nicht lesen, weil man sonst erkannt hätte, wie diese politischen Instrumentalisierungen im Widerspruch zu seinen eigenen Texten standen. Ein weiterer Grund mag sein, dass im Zeitalter der immer weiteren Ausdifferenzierung der Wissenschaften, dass die Wissenschaften verbindende transdisziplinäre Denken von Alexander von Humboldt nicht mehr so recht passte und erfassbar war. Ein dritter Grund ist wahrscheinlich der, dass Humboldt auch sprachlich und kulturell die nationalen Grenzziehungen überschritt oder transzendierte. Er war eben ein deutscher Autor, der auf Französisch über die spanischen Kolonien schrieb, ein Berliner, der während der Napoleonischen Kriege in Paris lebte und später erwog, nach Mexiko auszuwandern. Das heißt, jemand, für den sich nicht allein die Deutschen, aber auch nicht die Franzosen und irgendwie auch nicht die Amerikaner ausschließlich zuständig fühlen konnten und auch nicht die entsprechenden Philologien. Er fiel also gewissermaßen zwischen die Stühle der einzelnen Fächer, aber auch der einzelnen Nationen. Genau das, was lange Zeit dazu beigetragen haben mag, Humboldts Texte zu verdrängen oder vergessen zu machen, führt vielleicht seit der Jahrtausendwende dazu, dass wir ihn jetzt wiederentdecken. Denn genau das sind die Eigenschaften, die wir in unserer heutigen Welt interessant und faszinierend finden. Er war eben kein nationaler, sondern ein internationaler Autor. Er war kein Botaniker nur oder kein Geologe ausschließlich, sondern ein fächerübergreifender Denker. Und er war ein Autor, den man nicht nur feiern sollte, sondern auch lesen, der politisch engagiert war und dessen politische Anliegen, Kampf gegen Kolonialismus, gegen Sklaverei, für die Emanzipation der Juden, ja auch in unserer gegenwärtigen Welt hochaktuell sind. Wesentlich zur Wiederentdeckung Humboldts um die Jahrtausendwende hat der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger beigetragen. In der von ihm herausgegebenen anderen Bibliothek im Eichborn Verlag ließ er die großformatigen Reisewerke und den Kosmos neu erscheinen. Und wieder wurde der Kosmos ein Bestseller. Bereits 1975 hatte Enzensberger dem Naturforscher ein Gedicht gewidmet, das er in seinem Band Mausoleum aufnahm. Beim Rheingau-Literaturfestival las Enzensberger 2004 sein Gedicht A.V.H. 1769 bis 1859 vor Publikum. Draußen, in Öl gemalt und sehr blau, die fernen Gipfel, die Palmen, die nackten Wilden. Drinnen im Schatten der laubigen Hütte, die Wände verhangen mit Fellen und Riesenfarnen, ein bunter Ara sitzt auf dem Packsattel. Der Gefährte im Hintergrund hält eine Blüte unter die Lupe. Über die Bücherkisten sind Orchideen verstreut. Der Tisch ist bedeckt mit Paradiesfeigen, Karten und Instrumenten. Der künstliche Horizont, die Bussole, das Mikroskop, der Theodolit und Messing glänzend, der Spiegelsextant mit dem silbernen Limbus. Hell in der Mitte auf seinem Feldstuhl sitzt der gefeierte Geognost in seinem Labor, im Dschungel, in Öl gemalt, an den Ufern des Orinoco. Wie Schnee schmilzt die Terra Incognita unter seinen Blicken. Geboren im Schein des Messierschen Kometen, galvanisiert er Frösche, legt sich selbst Elektroden an und teilt über die gereizten Nerven und Muskelfasern Vermutungen mit. Später setzt er am Amazonas magnetischen Stürmen und in Sibirien Nordlichtern nach. Pirogen tragen ihn hin, Schlitten und Dampfschiffe, Hängematten und Kutschen. Er stellt ganze Länder dar wie ein Bergwerk. Für brennende Krater, die er leidenschaftlich besteigt, vermisst und betastet, hegt er, Vulkanist und Vulkanologe, eine wahre Manie. Dieser Mann ist eine vollständige, wandelnde Akademie. Ich habe ihn immer bewundert, jetzt bete ich ihn an. Denn er allein gibt einen Begriff von den Empfindungen, die das erste Betreten der Tropen in der Seele erregt. Später allerdings nach dem Frühstück äußerte Darwin sich ziemlich enttäuscht. Ich fand ihn sehr munter, doch allzu geschwätzig. Tatsächlich ist, worauf seine Größe beruht, nicht ganz klar. Er schlief nur 3 bis 4 Stunden, war eitel, enthusiastisch, harmlos, unendlich beschäftigt, vorzüglicher Tänzer, vom Menuett bis zum Animalito. Blauer Frack, Knöpfe aus Gold, die Weste gelb, gestreifte Hosen, weiße Halsbinde, schwarzer abgetragener Hut. Seine Kleidung war stehen geblieben seit den Zeiten des Direktoire. Damals Zelebrität. Schwerlich hat die Erscheinung eines Particuliers je mehr Aufsehen gemacht. Paris in der Schwebe. Noch traut die neue Klasse ihrem eigenen Sieg nicht. Trügerisch nach dem Terror blüht eine klassizistische Unschuld, bevor das tierische Brüllen der Brokers die Börse fällt mit Taumel, Boom, Crash und die offene, unverschämte, direkte Dürreausbeutung über die ganze Erdkugel jagt. Ein klarer Moment. Sauber und homogen. Die Bourgeoisie gibt sich mustergültig und kühl wie das Urmeter. Auch unser edelmütiger Held trägt seinen Scherf zu dessen Bestimmung bei und bereist mit seinem Besteck den Meridian Dünkirchen Barcelona. Wie immer zahlt er die Kosten aus eigener Tasche. Dann siegte die Reaktion. Zurück in die deutsche Misere. Kammerherr, Vorleser, also Lakai am Potsdamer Hof. Er schloss sich ein in Berlin, einer kleinen, geistig verödeten, überhämischen Stadt. In dieser Sandwüste voller Polizisten dachte er oft an die Tropen. Warum waren sie so betörend? Wozu hatte er all das ertragen? Insekten, Schlingpflanzen, Regengüsse und die verdrossenen Blicke der Indianer? Es war nicht das Zinn, die Jute, der Kautschuk, das Kupfer. Ein Gesunder war er, der mit sich die Krankheit ahnungslos schleppte. Ein uneigennütziger Bote der Plünderung. Ein Kurier, der nicht wusste, dass er die Zerstörung dessen zu melden gekommen war, was er in seinen Naturgemälden, bis dass er 90 war, liebevoll gemacht. Alexander von Humboldts Unbekannter Kosmos. Kapitel 8. Held oder Komplize der Ausbeuter? Humboldt als politischer Denker und Publizist. Feature von Hans Sarkovitsch. Es sprachen Birgitta Asheuer, Friederike Ott, Moritz Bliquet, Reinhard von Stolzmann und als Alexander von Humboldt Ulrich Nöten. Ton und Technik Roland Grosch, Melanie Inden, Ursula Potyra und Mike Weißzack. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2019. Redaktion Dorothee Meyer-Karwick.